Nach dem gelungenen zweiten Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete Phase 14 in der TVRK verbreiten die südkoreanischen Behörden das Gerücht von einer Krise im August und verschärfen so die Lage auf der koreanischen Halbinsel. Die Theorie von der Krise besteht hauptsächlich darin, dass die Möglichkeit der militärischen Option der Trump-Administration immer größer werde, weil die TVRK durch den erfolgreichen zweiten ICBM-Testschuss die von den USA gezogene Verbotslinie überschritten habe. Und wenn sich die Konflikte und Widersprüche zwischen China und den USA um die Atomfrage Nordkoreas zuspitzen würden, könne die militärische Spannung auf der koreanischen Halbinsel gehoben werden. Insbesondere auf die für den August vorgesehene südkoreanisch-amerikanische gemeinsame Militärübung Ulsi Freedom Guardian könne Nordkorea mit einem weiteren anderen superharten militärischen Maßnahme reagieren. Mit der Verbreitung des Gerüchtes wollen die südkoreanischen Politiker den Raketentest der TVRK als eine einmalige Gelegenheit zur Gewinnung der Gunst der amerikanischen Herren nutzen. So etwas erdenken können nur die Marionetten in Südkorea, denen der blinde Gehorsam gegenüber den USA konstitutionell geworden ist.